Prüfungsbeispiel 6. Kommunikation und Konfusion. Eines der wichtigsten Merkmale des zwischenmenschlichen Zusammenlebens ist die Kommunikation, also der Austausch von Informationen zwischen zwei oder mehr Individuen. Aber Kommunikation ist nicht auf die Vermittlung von Informationen unter Menschen beschränkt. Biologen, Verhaltensforscher, Kommunikationswissenschaftler, Linguisten haben zahlreiche Formen der Kommunikation auch im Tierreich entdeckt. Dabei haben sie auch immer wieder Beispiele dafür gefunden, dass Kommunikation misslingt, nicht funktioniert. Dass also die Nachricht, die ein Lebewesen einem anderen übermitteln will, nicht oder falsch verstanden wird. Dass Konfusion, also Verwirrung, entsteht. Im folgenden Vortrag wollen wir zuerst die Frage stellen, was genau man eigentlich unter Kommunikation versteht. So dann soll gefragt werden, unter welchen Bedingungen Konfusion zustande kommt. Beispiele aus dem Tierreich und aus unserer menschlichen Erfahrungswelt sollen diese Feststellungen verdeutlichen. Beginnen wir also mit der Frage, was eigentlich Kommunikation ist. Bei einem erfolgreichen Kommunikationsvorgang möchte ein Sender einem Empfänger eine Information übermitteln. Er muss diese Mitteilung, diese Information, kodieren. Das heißt, er muss aus einem Code, also einer Sprache, die passenden Zeichen heraussuchen, mit denen er seine Mitteilung am besten übermitteln kann. Der Empfänger muss diese sprachlichen Zeichen kennen, um die Mitteilung zu dekodieren und ihr die vom Sender gewünschte Information zu entnehmen. Bevor eine Verständigung überhaupt möglich ist, muss durch Konvention, also eine Vereinbarung, festgelegt worden sein, welche Zeichen mit welcher Bedeutung verwendet werden. Erst ein solcher dem Sender und dem Empfänger gemeinsamer, konventionell festgelegter Code ermöglicht die Kommunikation. Lassen Sie mich diesen Vorgang an einem Beispiel verdeutlichen. Im Moment befinden wir uns hier in einer Kommunikationssituation. Ich bin der Sender, Sie sind die Empfänger. Der Inhalt meines Vortrags ist die Information, die ich übermitteln will. Der Code ist in diesem Fall die deutsche Sprache, aus der ich die passenden Zeichen, also Wörter, auswählen und in Sätzen aneinanderreihen muss. Ich kodiere also die Nachricht. Die Kommunikation funktioniert, hoffentlich, weil Sie alle sehr gut Deutsch verstehen und den von mir aus unserem gemeinsamen Code ausgewählten Zeichen, Wörtern, die richtige Bedeutung zuordnen, das heißt, die Nachricht dekodieren und so die von mir gewünschte Information erhalten. Das Beispiel, das wir gerade gehört haben, bezog sich auf die Kommunikation mithilfe einer Lautsprache. Der Code besteht aus sprachlichen Einheiten, also Wörtern mit einer bestimmten Bedeutung. Es gibt viele andere Formen der Kommunikation zwischen Menschen und auch zwischen anderen Lebewesen. Verkehrszeichen, das Morsealphabet, die Gebärdensprache von Taubstummen sind Beispiele für andere Codes, Sprachen zwischen Menschen. Leuchtkäfer verständigen sich mit Hilfe von Lichtsignalen, Delfine mit hohen Tönen, Bienen mittels Tanzbewegungen, um nur einige Beispiele aus dem Tierreich zu nennen. Als nächstes kommen wir zu der Frage, was Konfusion bedeutet. Konfusion kann man als nicht erfolgreiche Kommunikation verstehen, die Missverständnisse zwischen den Kommunikationspartnern erzeugt. Solche Missverständnisse kommen nicht nur im Bereich von Lautsprachen, sondern auch im Bereich der Körpersprache vor. Ja, Konfusion beschränkt sich nicht auf menschliche Kommunikation, wie an folgendem Beispiel gezeigt werden soll. Bienen verwenden eine sehr komplexe Körpersprache, um ihren Artgenossen die Entdeckung und Lage neuer Futterplätze mitzuteilen. Sie verwenden dafür drei verschiedene Tänze. Den Rundtanz, wenn der gefundene Nektar, also das Futter, in unmittelbarer Nähe zum Bienenstock ist. Futter in mittlerer Entfernung vom Stock wird durch den sogenannten Sicheltanz angezeigt. Ist das Futter noch weiter vom Stock entfernt, so führt die Biene den Schwänzeltanz aus. Man hat nun die Entdeckung gemacht, dass zwei Bienenarten, nämlich die österreichische und die italienische Biene, sich zwar kreuzen und friedlich zusammenleben und arbeiten können, dass sie aber verschiedene Dialekte sprechen. Die eben erwähnten Entfernungsangaben haben für sie verschiedene Bedeutung. Die italienische Biene verwendet den Schwänzeltanz zur Angabe einer Distanz von über 40 Metern, während für die österreichische Biene dasselbe Zeichen eine Entfernung von mindestens 90 Metern bedeutet. So wird eine österreichische Biene mit der von einer italienischen Kollegin gegebenen Information den Nektar zu weit vom Stock entfernt suchen, während die italienische Biene nicht weit genug fliegen wird, wenn sie sich auf die österreichische Information verlässt. Es entsteht Konfusion. Auch wir Menschen verwenden für unsere Kommunikation nicht nur die Lautsprache, sondern auch Körpersprache. Es gibt unzählige Verhaltensformen, die allen Mitgliedern einer bestimmten Kultur zur Vermittlung nonverbaler Kommunikation dienen. Diese Verhaltensweisen sind das Resultat des Aufwachsens und der Sozialisierung in einer bestimmten Kulturform, Familientradition und so weiter und werden dadurch sozusagen in uns hineinprogrammiert. Begegnen sich nun Mitglieder verschiedener Kulturen, so kann es zu nonverbaler Sprachverwirrung, also Konfusion, kommen. Hierzu ein Beispiel. In jeder Kultur gibt es eine Regel über den richtigen Abstand, den man Fremden gegenüber einzunehmen hat. In Westeuropa und Nordamerika ist dieser Abstand eine Armeslänge. Im Mittelmeerraum und in Mittel- und Südamerika bleiben zwei aufeinander zugehende Personen in viel kürzerer Distanz voneinander stehen. Wenn sich nun ein Nord- und ein Südamerikaner treffen, wird sich ein typischer Verhaltensablauf ergeben. Der Südamerikaner wird den für ihn als richtig empfundenen Abstand einnehmen, also nah an den Nordamerikaner herangehen. Dieser dagegen wird die Situation als unangenehm empfinden und deshalb zurücktreten, um die für ihn richtige Distanz herzustellen. Nun hat wieder der Südamerikaner das Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Er wird sich dem anderen wieder nähern und so weiter. Beide Seiten werden empfinden, dass der andere sich falsch benimmt und beide werden versuchen, die Situation zu korrigieren. Damit erzeugen sie einen typisch menschlichen Konflikt und es entsteht Konfusion. Zusammenfassend kann man also sagen, dass Konfusion dann entsteht, wenn die Zuordnung von Zeichen und Bedeutung nicht eindeutig ist. Weil etwa, wie im Falle der Bienen, ein bestimmtes Zeichen zwei verschiedene Bedeutungen hat. Oder wie im Falle des Nord- und Südamerikaners, eine bestimmte Bedeutung durch zwei verschiedene Zeichen realisiert wird.